nicht. Da regnet sie, wir müssen aussteigen. Richtig. Wir sind alle nicht so ganz hier heuer. Aber la Papp. Jetzt halt die Klappe. Ich sag ja nicht mehr. Wie weit müssen wir jetzt noch laufen? 8 Minuten, wenn wir durch den Wald gehen. 10. Ja, von mir aus auch 10. Ihr hebtet ja nicht so viele Fixer und Penner wie da im Zentrum, wo wir waren. Ja, ne, die werden auch immer an den Stadtrand gekarrt, um das Bahnhofsviertel ein bisschen ordentlicher zu gestalten. Ja, aber ist denn das nicht Stadtrand hier? Wenn, dann der Potsdamer Stadtrand. Nanu? Schon wieder so ein Handy. Jetzt meinst du da deins, Jürgen? Das Warten. Klingt ja fast so dramatisch wie bei Olle James Bond. Ist es vielleicht auch? Schwupp! Hallo! Hallo Jürgen, ich bin's, Yvonne. Guten Abend. Ich wollte mal wissen, ob du noch mit dem Bernd unterwegs bist. Ja. Ich wollte dir nämlich mal was fragen. Würdest du den vielleicht auch sprechen wollen? Ja. Ist meine intersexuelle Ausstrahlung so gering? Hat doch damit nichts zu tun. Ey. Was ist denn? Du bist jetzt dran. Icke? Ja. Wer will mich denn da sprechen? Die Frau. Welche Frau? Gib mal her. Hallo. Hallo Bernd, ich bin's, Yvonne. Hallöchen, was verschafft mir die Ehre? Ich wollte mal fragen, ob du vielleicht Lust hast, heute Abend mit mir ins Kino zu gehen. Wie kommst du denn da auf mich ausgerechnet? Ach, ich weiß nicht, ich fand dich irgendwie so nett und da dachte ich mir, man könnte ja vielleicht mal was zusammen machen. Das ist ja sehr nett und ich werde mir auch ja nicht mal so abgeneigt, aber ich bin wahrscheinlich die ganze Nacht auf Arbeit. Ach, das ist aber schade. Naja, wenn sich da was ändern sollte, ich stehe auf alle Fälle um 11:30 Uhr im International. Ja. Tschüss. Ja, ja, na dann tschüss. Und? Stellt euch vor, die Yvonne hat mich für heute Abend eingeladen und ich muss dir aber sagen, dass ich ganz lange arbeiten muss. Aha. Ja, da wird sie sich ja ärgern. Wenn du nachher nach Hause huschst und ihr sagst, dass du aufs Trefflichste im Radio parliert hast. Die hat mich nicht zu sich nach Hause eingeladen. Die wollte mit mir ins Kino gehen. Mir scheint, die findet dich ganz gut. Meinst du echt jetzt? Na, offensichtlich. Findest du die auch gut? Hab ich doch schon mal gesagt, dass ich die ganz schön schnucklig finde eigentlich. Was ich dich eigentlich schon mal die ganze Zeit fragen wollte. Warten. Sag mal, du hattest doch mal gesagt, du hättest eine Frau. Icke? Ja. Weißt du nicht mehr, im Übungsraum? Ach so, die angeblich Klavier spielen konnte. Genau. Genau. Das hatte ich doch nur gesagt, um nicht so blöde dazustehen. Ach so. Wäre dann auch ein bisschen merkwürdig gewesen, wenn du dann auch noch nie eine Freundin gehabt hättest. Da kannten wir uns halt noch nicht so, da konnte ich dir nicht so zugeben. Verstehe. Ach, dir mangelt's also an Selbstbewusstsein. Ja, eigentlich ja nicht, aber... Selbstbewusstsein gegen Mädchen. Genau. Ich denke immer, dass ich einen Korb kriege, wenn ich so ein Mädchen ansprechen würde. Wie würdest du dir denn ansprechen, wenn du sie ansprechen würdest? Ach, weiß ich jetzt auch nicht. Sag mal, was ist das denn? Was? Was meinst du denn? Aber wie das hier aussieht, ist ja katastrophal. Was meinst du denn? Die Hedera Helix hier zum Beispiel, völlig zerzaust. Was ist das denn? Naja, hier das Efeu. Ach so. Oder die schöne Betula Pubescens Erhard dort, ganz ohne Blätter. Ich kann ja nicht erkennen, es ist viel zu dunkel hier. Wann ist das hier runtergekommen? Wenn ich hier was zu sagen hätte, dann würde ich mal was machen lassen. Damit wolltest du andeuten, dass du... mal ein paar Wochen nicht da. ...durchaus gärtnerische Interessen verfolgst. Naja, muss man doch spätestens, wenn man das hier sieht. Also wie gesagt, ich sehe ja nichts. Da ist es doch auch praktischer, wenn es früh dunkel wird. Da vergeht einem wirklich alles. Ich sage dir, das liegt alles nur an diesem kapitalistischen System hier. Stimmt, Profit bringt es ja nicht, wenn man sich hier um die Pflanzen kümmert. Da mangelt es auch an Solidarität. Ja. So ein bisschen mitmenschlich, mit Menschentum? Mit Pflanzentum. Ist doch viel zu wenig.